欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我 让我们来看看今天的对话吧 Hallo Thomas, hast du schon den Fahrplan für unseren Ausflug nach München angeschaut? Ja, aber die Züge haben heute oft Verspätung, wir müssen wahrscheinlich in Nürnberg umsteigen. Oh nein, das ist stressig. Gibt es keine direkte Verbindung? Doch, aber die Plätze müssen im Voraus reserviert werden. Das wird oft am Schalter gemacht. Ich habe eine Bahncard. Bekomme ich damit eine Ermäßigung? Sicher. Deine Karte ist noch gültig, oder? Ja. Lass uns schnell zum richtigen Bahnsteig gehen. Der Zug soll gleich abfahren. Warte, ich muss noch Wasser kaufen. Wir haben genug Zeit, weil die Abfahrt oft verschoben wird. 刚才这段对话非常实用，我们来看看里面的细节吧。 没错，第一句 ，Lena 问了 ，Der Fahrplan 也就是火车时刻表，他要去慕尼黑用了。 Nach München 这里的 Nach 是要求合格 ，Dativ 的介系词。 然后 ，Thomas 提到火车经常。 Verspätung 就是误点，所以他们要在纽伦堡 umsteigen 也就是换车，在纽伦堡说成 in Nürnberg 这里的 in 同样接合格 Dativ 来表示定点。 没错，当提到预定座位时 Thomas 说 Die Plätze müssen reserviert werden 这里用了现在式被动语态 Passivpräsens 结构是 werden 加上动词的第二分身。 还有这句 Das wird oft am Schalter gemacht 意思是这通常在柜台办理。这里的 am Schalter 也是介系词合格的用法。 am 是 an 加 dem 的缩写。 接着 Lena 问是否有折扣。 Die Ermäßigung. 他问 Bekomme ich damit eine Ermäßigung? 这里的 mit 也是一个固定的合格介系词。 最后他们赶往月台 Der Bahnsteig 准备让火车 abfahren 但由于出发时间常被延后 Thomas 说 Die Abfahrt oft verschoben wird 这又是被动语态的展现 希望大家学会了这些火车站的实用词汇，我们下次见。